Ey, Toni, wo bist du? Entspann mich. Mir ist was richtig Abnormales passiert, ey, du ahnst es nicht. Ey, das darfst du wirklich keinem erzählen, Toni, bitte. Indianer-Ehrenwort? Okay, Ich bin ein Mann. Meinst du so wie Harold und Kumar? Nein, ein Mann. Eher so wie Shady und Tupac. Ich bin ein Mann. So ein Mann wie dieser Don Wayne. Ich bin ein Mann und ich finde es okay. Ich bin ein Mann. Meinst du so wie Harold und Kumar? Nein, ein Mann. Eher so wie Shady und Tupac. Ich bin ein Mann. So ein Mann wie dieser Don Wayne. Ich bin ein Mann und ich finde es okay. Gestern Nacht war ein harter Tag. Ich aß eine Schachtel Magerquark. Daraufhin wurden dann meine Arme stark und mir wuchs ein haariger Raberbart. Weil klar, ich bin ein Musterknabe, rustikale Russenhaare. Unter den Armen, neben den Armen und an den Waden so viel Haare. Blick in den Spiegel, get up dog. Oberarme wie David Hasselhoff. Ich bin echt geschockt, bin ein ganzer Mann. Ich glaub, ich kann Dinge, die kein anderer kann. Wie hat es angefangen, wer hat's mir angetan? Mein Leben an die Wand gefahren. Aber ja, alles ist prima. Ich bin der gut bestückte Mann von Adriana Lima. Ich bin ein Mann. Meinst du so wie Harold und Kumar? Nein, ein Mann. Eher so wie Shady und Tupac. Ich bin ein Mann. So ein Mann wie dieser Don Wayne. Ich bin ein Mann und ich finde es okay. Ich bin ein Mann. Meinst du so wie Harold und Kumar? Nein, ein Mann. Eher so wie Shady und Tupac. Ich bin ein Mann. So ein Mann wie dieser Don Wayne. Ich bin ein Mann und ich finde es okay. Bin heute aufgewacht, dachte, was hab ich bitte falsch gemacht? Die Körperpflege hat nichts gebracht, das Axt hat mich zum Mann gemacht. Toni, wie hast du das geschafft? Dein Blick in die Hose, ich hab's gerafft. Dicke, braun, voller Bart, umsonst gespart für die Schminke im Bad. Raus in die Welt und ab in die Band, ich fahr in die Stadt und checke die Trends. Ey, Süße, guck mal, kennst du mich schon, kennst Ryan Gosling? Ja, ich bin sein Sohn, ganz genau, sie nennt mich Toni G. Denn die echte Story glaubt sie nie und da draußen warten tausend Frauen, die genauso sind wie sie. Ist doch alles ganz okay, kipp ich einfach bisschen Bier in mein Chardonnay. Ich bin ein Mann. Meinst du so wie Harold und Kumar? Nein, ein Mann. Eher so wie Shady und Tupac. Ich bin ein Mann. So ein Mann wie dieser Don Wayne. Ich bin ein Mann und ich find es okay. Ich bin ein Mann. Meinst du so wie Harold und Kumar? Nein, ein Mann. Eher so wie Shady und Tupac. Ich bin ein Mann. So ein Mann wie dieser Don Wayne. Ich bin ein Mann und ich find es okay. Echt richtig verrückt, dass mir das auch passiert ist. Ja, ich möchte bitte nie wieder ein Mann sein. Nein, es war furchtbar. Aber du hast Oberkörper trainiert, Dick. Ich habe gesagt, nur Beine. Frauen trainieren nur Beine.